in und out. Wer lacht hier leise, wer lacht laut? Out und in, das macht genauso wenig Sinn. Vor langer Zeit, da warst du in, das Leben machte einen Sinn. Dann warst du out und bist es noch und fielst in ein ganz tiefes Loch. In und out, dagegen wächst leider kein Kraut. In und out, dagegen wächst leider kein Kraut. Out und in, was ist Verlust, was ist Gewinn? Die einen sagen es ganz laut, für sie warst du schon immer out. Die anderen sagen daraufhin, für sie bist du grad deshalb in. Out und in macht in der Regel keinen Sinn. In und out hat manches Leben schon versaut. Out und in, war es Verlust, war es Gewinn? Rätselst über einen Sinn, vermutlich bist du gerade in. Dann klagst du drüber und zwar laut und bist dann schon gleich wieder out. In und out hab ich noch nie viel zugetraut.